Karte, die Bilder, die eine Einstellung schildern, in der Gewalt ohne Halt, ohne Ziel sich zeigt. Andere Menschen sind hier nur Dreck und der muss weg, vor allem wenn sich hinter ihnen ein Feind versteckt. Der Feind ist überall, die Freunde nicht nach Wahl, das ist die Gang, der Slang, der zur Freundschaft trägt. Doch diese Freundschaft ist karg, der Druck auch hier stark, denn aus Hierarchien kann man nur fliehen und kein Glück ziehen im Psycho-Käfig. Aus Hass und Macht wird gefeiert in den Texten in der Streetfight-Tracht. Gibt's noch Sex and Crime and Party Time. Celebrate yourself heißt hier die Maxime. Der alte Ich bin toll Zug auf der Rein- und Rausschiene. Da gibt's Gangster Bitches, was S&M Kitsch ist. Ein Leben nur mit Trim und nem Flair von 007. Es geht um Pimp the Ride and Pimp the Dick. Mit Reichtum prahlen ist sowieso schick. Diese peinlichen Gesten, auch von Herne bis nach Dresden, alles importiert, nur kopiert, denn wer versteht's denn? Gangster-Rap ist schick, ist auch hier der große Kick. Worum es wirklich geht, gerät gänzlich aus dem Blick. Ja, worum geht's im Rap? Eigentlich weiß das jeder, es ist Protest. Und zwar in Ost und West. Reflektierende Zeilen, die bei allem verweilen, was uns knechtet und verrechnet nach Pfund und Meilen. Es sind Konzerne, die es letztlich verhindern, dass wir nachhaltig unsere Leiden vermindern. Sie schaffen Armut und Krieg in Süd und Nord, werfen jegliche menschliche Regeln über Bord. Gegen diese Gewalt soll sich unser Raps wenden und sich nicht im Krieg der Armen nur verschwenden. Ziel ist Menschlichkeit und das Mittel ist der Reim, das Wort ohne Leinen und wir brauchen keinen Gangster-Rap. Wir brauchen keinen Gangster-Rap. Gangster-Rap. Wir brauchen keinen Gangster-Rap.